Soundcheck Teil 2, Film und ihre Musik. Guten Abend. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Perry Como, Catch a Fallen Star, ein Song, eine Melodie, eine recht süße Melodie, ein recht süßer Song, sofern ein Song so etwas sein kann, aus einem Film, der heißt The Perfect World. Ein Film, der viele Songs aus den 60ern enthält, von Marty Robbins, von George Hamilton, von Hank Locklin, von Don Gibson, Johnny Cash, und ein Song ist dabei, der ist sogar noch ein wenig älter, von Bob Wills und his Texas Playboys. Das war eine Western Swing Band aus den späten 30ern und aus den 40ern. Catch a Falling Star, dieses Lied hat Peter Alexander mal in Deutsch gesungen. Es war irgendwas mit Mädchen im Titel in seiner Version. Die anderen Worte fallen mir im Augenblick nicht ein. Etwas ganz anderes ist das nächste Stück, komponiert von Carmen Coppola und Nino Rota, und Francis Ford Coppola war verantwortlich für den Paten Teil 1, 2 und 3 und daraus The Godfather's Waltz, also der Walze des Patens, aus dem dritten Teil, Nino Rota. Muss ich kurz noch was sagen, weil die Schallplatte nicht anspringt. Gut, also erzähle ich was. 15 Jahre nachdem der Pate 1 und 2 abgedreht worden ist, erschien Teil 3. Die Geschichte spielte weiter, aber im Unterschied zu Teil 1 und Teil 2 spielte sie diesmal nicht ganz, aber zum großen Teil in Sizilien. Und die Familienchronik ging natürlich auch weiter. Der Pate war ein anderer, es war der Sohn des alten Paten. Und nun liegt die Platte, glaube ich, auf. Also hören wir sie. The Godfather's Waltz, gespielt von dem Orchestra of the Accademia Musicale Italiana, Nino Rota. Thank you. Das ist der Titel des Films gewesen, Geronimo, an American Legend. Und die Musik, diese Musik hier, ist tatsächlich von Ry Cooder geschrieben worden. Wieder einmal von Ry Cooder. Er hat sich an allen Songs beteiligt. Das heißt, er ist entweder der Autor oder der Co-Autor von allen Songs, von fast allen Songs, muss man einschränkend sagen. Diesen hat er geschrieben zusammen mit Hun Hortu, ich nehme an, das ist ein Indianer, und mit George Clinton, also mit jemandem, der sonst Rap und Ähnliches im Kopf und in der Feder hat. Und erstaunlich, dass Ry Cooder auch solche Musik schreiben kann. Geronimo, Main Title, das war der Titel des Songs. Nun machen wir mal etwas ganz anderes. Wir hören vier Songs hintereinander. Vier Songs hintereinander, die stilistisch ein wenig miteinander verwandt sind, weil sie alle ein wenig oder mehr oder weniger mit der als derjenige, der diesen Song spielt. Der Song heißt Idalesi aus dem Film Le Temps des Gitans. Dann eine Musik aus einem Film, der Twin Peaks heißt, ist bekannt. Twin Peaks, die gleichnamige Serie, lief hier in der Bundesrepublik bei einem Kommerzfernsehsender, beziehungsweise erst war die Serie da und dann war der Film da. Die Musik hat geschrieben Angelo Badalamenti und der erste Song, den wir hören, der heißt Dance of the Dream Man. Der zweite Song aus diesem Film, aus dem Film Twin Peaks, kommt von Ali Faka Touré und der heißt Albine. Und dann zum Schluss dieser Viererkette ein Song, den Billie Holiday geschrieben hat und der quasi in eine andere Zeit transformiert worden ist, von Archie Shepp und Dollar Brand, zwei fantastischen Jazzmusikern. Dieser Song heißt Left Alone und ist aus dem Film Equinox. Die Songs nochmal, Idalesi, Dance of the Dream Man, Albine und Left Alone. Yeah. mancava nulla nella canaletta, ma i bambini mi scrivono. Mi mancava con il tempo, ma mi scelta la forza di dettare la mia vita, facile con un giardino, facile con il mio. E già con un stigirino di secondo, la vita è tutta la mia scelta. Oh, Revelation. Noch einmal die Musik und die Filme. Ida Lesi von Goran Bregovic aus dem Film Le Temps des Gitans. Dann Dance of the Dream Man von Angelo Badalamenti aus dem Film Twin Peaks. Und dann Albine von Ali Fakatoré. Und Left Alone, Archie Shepp und Dollar Brand gemeinsam aus dem Film Equinox. Vor ein paar Jahren erschien mit ein wenig Verspätung ein Film in den bundesdeutschen Kinos, der hieß Flashback. Flashback war die Geschichte eines Bullen und Juppies, dargestellt von Kiefer Sutherland, der beim FBI arbeitete, und eines Hippies, eines Althippies, dargestellt von Dennis Hopper. Der eine, der Juppie, sollte den Hippie überführen, weil er für ein Verbrechen verhaftet wurde, das er vor langer Zeit begangen hatte, nämlich 1969, zu einer Zeit, als Woodstock aktuell war, zu einer Zeit, als Bands wie Steppenwolf, Can't Heat, Jefferson Airplane und so weiter aktuell und wichtig waren. Die beiden treffen also aufeinander, haben diverse Probleme miteinander, denn der Film spielt schließlich in der Reagan- bzw. Bush-Ära, also in einer Ära, in der ganz andere Werte zählen, als sie in den 60ern oder speziell 69 gezählt haben. Sie haben Schwierigkeiten miteinander, kommen sich aber näher und letztendlich lernt der Juppie vom Hippie und der Hippie vom Juppie und beide stellen fest, dass ihre Welt, wie sie sie sich zusammengebastelt haben, sowohl ihre guten als auch ihre schlechten Seiten hat. Kiefer Sutherland, der den Juppie spielt, heißt im Film Free, wurde geboren, im Film natürlich, auf einer Kommune, auf einer Landkommune. Und in dieser Landkommune taucht ein Bus auf. Dieser Bus, der dort auftaucht, ist wiederum der Bus, der in dem Film Woodstock auch in einer Szene zu sehen ist. Ein alter Reisebus, über und über bemalt, natürlich mit dem Peace-Zeichen und der Friedenstaube irgendwo an der Seite. Zwei Songs aus diesem Film Flashback, der nicht mehr in den Kinos ist, aber wer ihn noch nicht kennt, sollte sich unbedingt dann mal die Videokassette ausleihen, denn irgendwie, es ist ein blödes Wort, aber mir fällt im Augenblick kein besseres ein. Irgendwie ist dieser Film quasi die Fortsetzung von Easy Rider. Es ist eigentlich nicht die Fortsetzung, aber es ist auch ein Roadmovie. Und die Themen, um die es da geht, sind wieder solche Themen wie Freiheit und Weite und Konflikt, persönlicher und auch gesellschaftlicher Konflikt mit dem Bestehenden. Zwei Filme, wie gesagt, Quatsch, zwei Songs, wie gesagt, aus diesem Film. Der erste Song ist von Jimi Hendrix und der ist einer der vielen gewesen, die vor 25 Jahren dabei waren in Woodstock, Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Jimi Hendrix. Die Szene in dem Film Flashback ist die, dass der Hippie Dennis Hopper dem Yuppie Kiefer Sutherland während einer Zugfahrt einredet, habe ihm, dem Vegetarier und Antialkoholiker und Antidrogenkonsumenten, er habe ihm Acid in sein Wasser gegossen und Kiefer Sutherland, der Yuppie, kommt auf den Trip, aber eigentlich deswegen, weil er durcheinander gerät und weil ihn Dennis Hopper, also der Hippie, verrückt macht. Und dann blendet die Szene auf den Zug und in diesem Augenblick ertönt dieser Riff von Jimi Hendrix und von All Along the Watchtower. All Along the Watchtower ist geschrieben worden von Bob Dylan. Hat einige fantastische Konzerte gegeben. Und Bob Dylan singt in diesem Film-Flashback auch ein Lied selbst, ein Lied, das er nicht selbst geschrieben hat. Es ist geschrieben worden von Curtis Mayfield und es heißt People Get Ready, Bob Dylan. People Get Ready, Bob Dylan aus dem Film Flashback, eine kritische Komödie, amüsant und wahr, mit Kiefer Sutherland und Dennis Hopper. The Hotspot heißt der nächste Film, Spiel mit dem Feuer, war der deutsche Verleihtitel. Dennis Hopper führte Regie. Don Johnson und Virginia Madsen spielten die Hauptrollen und Dennis Hopper erzählte mal, dass sich Don Johnson gar nicht so dumm angestellt haben soll. Die Musik kam von Miles Davis, John Lee Hooker, Earl Palmer, Tim Drummond, Roy Rogers und Taj Mahal, Bank Robbery.